Erster die Hand des Herrn kam über mich, und er führte mich durch seinen Geist in ein Tal, das überall mit Knochen bedeckt war. Zweiter er ließ mich ringsherum an ihnen vorbeigehen, wobei ich sah, dass sehr viele völlig vertrocknete Knochen auf dem Boden lagen. Dritter dann fragte er mich, ob diese Knochen wohl wieder lebendig werden könnten, worauf ich antwortete, dass nur der Herr das wissen könne. Vierter da befahl er mir, zu diesen Knochen zu sprechen und ihnen zu sagen, dass sie auf das Wort des Herrn hören sollen. Fünfter der Herr sagte zu den Knochen, dass er Lebensatem in sie bringen werde, damit sie wieder lebendig werden. Sechster er versprach, Sehnen und Fleisch auf sie zu legen und sie mit Haut zu überziehen, damit sie durch seinen Atem erkennen, dass er der Herr ist. Siebter als ich wie befohlen zu ihnen sprach, entstand plötzlich ein Rauschen und ein Rasseln, während die Knochen sich zusammenfügten. Achter ich beobachtete, wie Sehnen und Fleisch an ihnen wuchsen und sich Haut darüber spannte, obwohl sie noch keinen Atem in sich hatten. Neunter dann sollte ich zum Wind rufen, damit der Lebensatem von allen Seiten kommt und diese Toten wieder lebendig macht. Zehnter sobald ich den Befehl ausführte, kam der Atem in sie, so dass sie lebendig wurden und als eine riesige Menge auf ihren Füßen standen. Elfter Gott erklärte mir, dass diese Knochen das ganze Volk Israel sind, das klagt, dass seine Hoffnung verloren und seine Zeit vorbei sei. Zwölfter deshalb sollte ich ihnen verkünden, dass der Herr ihre Gräber öffnen und sein Volk zurück in das Land Israel bringen wird. Dreizehnter ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus ihnen heraufhole. Vierzehnter ich werde meinen Geist in euch geben, damit ihr lebt, und ich werde euch in euer Land bringen, damit ihr wisst, dass ich meine Versprechen halte. Fünfzehnter danach sprach der Herr erneut zu mir und gab mir eine weitere Botschaft. Sechzehnter ich sollte einen Holzstab nehmen und ihn für Juda beschriften und dann einen zweiten Stab für das Haus Israel vorbereiten. Siebzehnter diese beiden Stäbe sollte ich so zusammenfügen, dass sie in meiner Hand wie ein einziger Stab erscheinen. Achtzehnter wenn die Menschen aus meinem Volk mich fragen würden, was diese Handlung bedeuten soll, sollte ich es ihnen erklären. Neunzehnter ich sollte sagen, dass der Herr die getrennten Stämme Israels nehmen und sie mit Juda zu einem einzigen Stab in seiner Hand vereinigen wird. Zwanzigster dabei sollte ich die beschrifteten Stäbe so halten, dass alle Menschen sie deutlich sehen konnten. 21. Der Herr versprach, die Israeliten aus allen fremden Völkern zu sammeln und sie von überall her in ihr eigenes Land zurückzuführen. 22. Er will sie zu einem einzigen Volk in den Bergen Israels machen, das nur noch einen König hat und nie wieder in zwei Reiche geteilt wird. 23. Sie sollen sich nicht mehr durch Götzen oder Sünden unrein machen, weil Gott sie von ihrem Ungehorsam retten und sie zu seinem reinen Volk machen wird. 24. Mein Diener David soll ihr einziger König und Hirte sein, damit sie nach meinen Gesetzen leben und meine Regeln treu befolgen. 25. Sie und ihre Nachkommen sollen für immer in dem Land wohnen, das ich Jakob gab, während David ihr ewiger Herrscher sein wird. 26. Ich werde einen ewigen Friedensbund mit ihnen schließen, sie zahlreich machen und mein Heiligtum für immer in ihre Mitte stellen. 27. Meine Wohnung wird direkt bei ihnen sein, so dass ich ihr Gott bin und sie wirklich mein Volk sein werden. 28. Wenn mein Heiligtum für immer bei ihnen bleibt, werden alle Völker erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht.